Surkundet auch kein Toter. So leite mich, denn mein Leben der Stier. Wie Feuer an das Blut. Was seltene Vöglein hier, hort, was singt es mir?